im Geist. Sing es mit deinem ganzen Herzen. Seine Herrlichkeit geht alles aus. Da ist alles, jede Wirksamkeit, die du brauchst in deinem Leben. Jede Kraft, jede Salbung, jede Stärkung, alles, was du brauchst, ist in seiner Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit ist hier, weil wir seinem Wort glauben. Und weil wir ihn loben und preisen für das, was er für uns getan hat. Dieselbe Herrlichkeit, die er vom Vater hatte, hat er uns gegeben. Das sagt das Wort Gottes und wir glauben sein Wort. Und weil wir sein Wort glauben, ist seine Herrlichkeit hier heute Abend. Halleluja, sing es weiter. Oh, deine Herrlichkeit. Halleluja, wir danken dir für deine Herrlichkeit. Oh. Und in Jesaja 11 heißt es, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen, er spricht von Jesus prophetisch, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verständnisses, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Halleluja. Also aus der Herrlichkeit des Vaters ist Jesus hervorgetreten. Und wo das Volk Gottes da niederlag, ist dieser herrliche Sohn Gottes aufgestanden, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, um uns zu seinen Brüdern und Schwestern zu machen, um uns hervorzubringen in dieser selben Herrlichkeit, in diesem selben Geist. Und dieser selbe Geist, der auf ihm geruht ist, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verständnisses, der Geist des Rates und der Kraft, und ich glaube, dass Gott heute Abend da seinen Finger drauflegt auf diesen Geist der Kraft. Derselbe Geist ist auf uns. Halleluja. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Oh, ihr aber werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Halleluja. Weißt du, nicht menschliche Pläne, nicht menschliche Gedanken bringen dich in die Offensive Gottes und bringen dich zum Durchbruch. Sondern es ist seine Kraft. Halleluja. Wie viele von euch wollen in diese Offensive Gottes gehen? Wie viele von euch wollen sehen, dass um sie herum Durchbrüche passieren, dass Menschen zu Jesus kommen, dass Menschen die Kraft Gottes erkennen, dass Menschen sich öffnen für das Wirken Gottes, dass Erweckung passiert in ihren Familien, dass Erweckung passiert in ihrem Arbeitsplatz. Wie viele von euch wollen das sehen? Weißt du, dafür ist der Geist des Rates und der Kraft gegeben. Dafür ist dieser Geist der Kraft gegeben und heute Abend kannst du dich ausstrecken nach dieser Kraft, weil das Maß der Kraft Gottes in deinem Leben bestimmt letztendlich das Maß der Offensive, in der du bist. Das Maß der Kraft Gottes in deinem Leben bestimmt das Maß der Kühnheit, bestimmt das Maß des Durchbruchs, bestimmt das Maß der Schubkraft, in der du gehst. stehst, also streck dich aus heute Abend nach der Kraft Gottes. Du willst ein übernatürlicher Weltveränderer sein, auch du über Livestream. Es geht nicht ohne die Kraft Gottes. Also streck dich aus nach dieser Kraft Gottes. Lass dich neu füllen, weißt du, immer wieder neu. Die Urgemeinde hat sich immer wieder neu füllen lassen von dieser Kraft Gottes. Sie hat sich immer wieder neu ausgestreckt. Also streck dich aus heute Abend. Oh, shikaranana. Diejenigen, die wirklich sagen, ich will in eine neue Dimension der Offensive und der Kühnheit und der, wirklich des Vorwärtsgehens hinein. Ich will mich wirklich von Gott hinein katapultieren lassen in eine neue Dimension der Offensive und der Kühnheit. Für die ist es. Wer ist es? Wer möchte das? Wer möchte das? Halleluja. Eine neue Dimension der Offensive. Gib mir mal deine Hand. Oh, eine neue Dimension der Offensive. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Wer will das? Wer will das? Das ist speziell für die, die das wollen. Halleluja. Gib mir mal deine Hand. Gib mir mal deine Hand. Halleluja. Eine neue Dimension der Offensive. Woo! Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Das ist nicht nur eine tolle Erfahrung für heute Abend, sondern Gott möchte wirklich einzeln wirklich eine Schubkraft geben, damit du in deinem Alltag, in deinem Umfeld wirklich in eine Offensive kommst wie nie zuvor für den Herrn. Wer will das? Wer will das? Halleluja. Komm, gib mir deine Hand. Oh, gib mir beide Hände. Oh, da ist das Offensive in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer will das? Wer will das? Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hast du gehört? Gib mir deine beiden Hände. Halleluja. Offensive. Oh, Jesus. Wow. Wow. Durchbruch. Durchbruch. Wow. Fire. Wer will das? Oh. Come on. Wer will das wirklich? Halleluja. Shakaramanda karabasu korabasakara la la la la. Oh. Oh. Holy, gib mir deine Hände. Offensive. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Offensive. Offensive. Offensive. Offensive. Halleluja. Oh, ein Schub der Offensivkraft Gottes. Halleluja. Streck dich aus. Streck dich aus. Da, wo du bist. Oh, Halleluja. Mehr Feuer. Mehr Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Oh, Feuer, Feuer. Shakaramanda karamando korabasanda karalamando korabasanda da da da. E karalamando korabasanda karalala da da. Hallelujah. Oh, shakarada. Hallelujah. He's saying, guys, a person here, und es fühlt sich bei dir so an, wie wenn so ein Stöpsel drin wäre, gewesen wäre. Vielleicht speziell heute Abend oder in letzter Zeit, wie so ein Stöpsel. Aber Gott will wirklich eine Offensivkraft in deinem Leben freisetzen, die wirklich diesen Tropfen oder diesen Korken raushaut. Weißt du, es ist wie bei einer Champagnerflasche. Wenn du den Korken rausziehst, dann pow, dann explodiert's. Halleluja. Wie von euch wollen, dass der Korken wirklich rausgeht? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Power, Power, Power. Durch dich durch. In Jesu Namen. Shakaranda kamasa karadala. Oh, kanda karamandono. Power, Power. Durch dich durch. Power, Power, Power, Power, Power, Power, Power. Jesus. Jesus. Halleluja. Oh, Power. Power, Jesus. Power. Durch sie durch. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Wer hat noch empfohlen, dass wir so ein Stopfen noch drin war? Ein Stopfen. Komm her, komm her. Oh, Power. Power. Halleluja. Oh, Power. Power. Power. Power. Power. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, Halleluja, oh come on, Power, Power durch dich durch, Power, Power, Power, Power, Jesus, Power, Shakaramamama, Sakamando, Korabanda, Karamando, oh, das soll kein Stopf sein, ich empfehle, das sind nur zwei oder drei, da muss man stopfen raus. Halleluja. Wer ist es bei dir? Halleluja. In Jesu Namen. Power. Power. Fire. Fire. Fire durch deinen Körper. Fire durch deine Seele. Oh, Halleluja. Oh, Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Oh. Ja, stopfen raus. Die Salbung haut den Stopfen raus. Freedom! Freedom! Freedom! Pow! Pow! Halleluja! Halleluja! Wo muss ich sagen, nur einen Stopfen raushauen? Halleluja, komm her. Oh, da kommt schon. Oh, das ist der Heilige Geist. Oh, der berührt dich schon. Da muss ich dir gar nicht die Hand auflegen. Oh, bam. Da ist es. Power. Die Salbung haut den Stopfen raus. Die Salbung haut den Stopfen raus. Shakababa. Oh, die Salbung haut den Stopfen raus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Do it, Lord. Oh, bring uns in die Offensive. Jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut. In Jesu Namen, wo dein Stopfen drin war in deiner Seele. In Jesu Namen, die Salbung haut den Stopfen raus. In Jesu Namen. Freiheit für dich über Livestream. In Jesu Namen. Freiheit in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Sag mal Freiheit. Freiheit. Halleluja. Halleluja. Glory to God. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe. Du bist in der Offensive. Die Kraft Gottes haut jeden Stopfen raus. Weißt du, jetzt wo der Stopfen bei dir rausgehaut ist, kannst du den Stopfen bei anderen raushauen. Hier sind jetzt alle schon stopfenfrei, aber in deinem Umfeld gibt es noch genügend Leute, die vielleicht noch Stopfen drin haben. Sei es in deiner Familie oder in deinem Umfeld oder wo auch immer. Wenn du jetzt zum Platz gehst und jemand begegnet, sag einfach, gibt es bei dir noch einen Stopfen? Und wenn ja, dann hau ihn noch schnell raus. Halleluja. Wenn es irgendwo einen Stopfen gibt, dann hau ihn raus. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und dann dürft ihr die Plätze einnehmen. Preist den Herrn. Ihr Lieben, Halleluja, wir wollen heute Abend dich freisetzen, weiter freisetzen, wir wollen heute Abend weiter das Wort der Erkenntnis aktivieren in dir, ein wichtiges, ein mächtiges Tool in deinem Dienst an anderen Menschen, um auch Stopfen aus den Seelen von Menschen herauszuhauen, ist das Wort der Erkenntnis ein ganz, ganz wichtiges Tool, weil es gibt den Menschen ein Bewusstsein davon, dass Gott sie sieht, dass Gott sie will und dass Gott Lösungen hat und Dinge auf dem Herzen hat für ihr Leben, die ihnen weiterhelfen. Halleluja, Halleluja. Dafür ist das Wort der Erkenntnis gegeben. Preist den Herrn. Was ist ein Wort der Erkenntnis? Ich wiederhole nochmal kurz die Definition vom Wort der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis ist eine übernatürliche Offenbarung des Heiligen Geistes von bestimmten Umständen, Fakten oder Zuständen, die der Empfänger des Wortes der Erkenntnis, der es also von Gott empfängt, nicht auf natürlichem Weg erfahren haben kann, sondern einfach aus dem übernatürlichen Wissen Gottes, aus dem unendlichen Wissen Gottes heraus empfängt, um es dann weiterzugeben. Und zwar können sich diese Fakten, habe ich gesagt, beziehen auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart oder auf die Zukunft. Du siehst es auch in der Bibel, diese verschiedenen Beispiele von Worten der Erkenntnis, zum Beispiel für die Vergangenheit. Ein Wort der Erkenntnis in Bezug auf die Vergangenheit wäre zum Beispiel das Wort von Jesus an Nathanael. Ja, als Philippus Nathanael zu Jesus bringt, sagt Jesus zu Nathanael, noch ehe Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum sitzen. Das heißt, Jesus sah ihn da sitzen, er sieht im Geist, wie Philippus zu ihm kommt und ihn dort rief. Er konnte nicht wissen, dass Nathanael unter einem Feigenbaum saß, als Philippus ihn gerufen hat. Deswegen hat Nathanael auch sofort gesagt, oh, ich sehe, dass du ein Prophet bist, ja, weil er das gesehen hat. Das war ein Detail aus der Vergangenheit. Unmittelbare Vergangenheit war noch nicht lang her, aber vielleicht ein paar Stunden, vielleicht war es auch ein oder zwei Tage, wie lange auch immer die gebraucht haben, um zu Jesus zu kommen. Auf jeden Fall war es aus der Vergangenheit eine Information, die bei Nathanael Glauben aufgebaut hat, dass Jesus tatsächlich ihm etwas von Gott zu sagen hat. Amen. Oder ein Detail aus der Gegenwart eines Menschen, das du nicht vom Natürlichen her wissen kannst. Da wäre zum Beispiel dieses eine Detail, das Jesus der Frau am Jakobsbrunnen weitergegeben hat, als er gesagt hat, der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist gar nicht dein Mann. Ja, das konnte er nicht wissen, weder konnte er wissen, dass sie mit einem zusammenlebt, noch konnte er wissen, dass es nicht ihr Mann ist. Aber das war ein Detail über ihre Gegenwart. Ja. Und ein Beispiel von Jesus in Bezug auf die Zukunft, bei einem Wort der Erkenntnis, das war, als er seinen Jüngern sagte, sie sollten das Abendmahl bereit machen, den Saal bereit machen. Und da sah er dieses Detail, er sah einen Esel stehen an einer bestimmten Stelle und er wusste, dieser Esel ist bereit, damit er auf diesem Esel nach Jerusalem einreiten kann. Und die hat den Jüngern gesagt, da sollen sie diesen Esel mitnehmen, ja, weil er dieses Detail gesehen hat. Der, vielleicht stand zu dem Zeitpunkt der Esel noch nicht da, aber er stand auf jeden Fall da, als die Jünger dorthin kamen. Ja. Es war ein Detail in Bezug auf die Zukunft, ein Wort der Erkenntnis. Und ich habe gesagt, ein Wort der Erkenntnis kann sich beziehen auf eine einzelne Person, der du zum Beispiel gegenüberstehst, ja, wo du dann zum Beispiel sagst, das werden wir heute Abend aktivieren, wir werden heute Abend das One-on-One-Wort der Erkenntnis aktivieren, wo du einfach sagst, könnte es sein, dass du in deinem Körper zum Beispiel dieses oder jene Problem hast oder könnte es sein, dass, was weiß ich, du kannst einfach ein Detail auch aus dem Leben der Person. Könnte es sein, dass dein Küchenfenster Richtung Süden zeigt und dass du da öfters rausschaust und die Vögel singen hörst oder wie auch immer. Das ist ein Detail einfach, das du nicht im Natürlichen wissen kannst. Natürlich ist immer wichtig, dass du nicht dabei stehen bleibst und nur irgendeine Information weitergibst. Das allein ist es ja noch nicht. Nur, dass du jetzt siehst, okay, Küchenfenster nach Süden, Vögel singen, ist schön und gut. Die entscheidende Frage beim Wort der Erkenntnis ist natürlich auch immer, was will Gott tun? Ja. nur ein Detail, nur ein Bild, ein Eindruck von etwas aus der Vergangenheit, Gegenwart oder der Zukunft alleine verändert ja noch nicht das Leben der Person, außer dass sie merkt, oho, du hörst etwas von Gott, sondern entscheidend ist, was will Gott damit tun? Ja? Und es ist immer wichtig, dass du beim Wort der Erkenntnis es auch immer fragst. Ja? Es bringt vergleichsweise wenig, wenn du einfach nur sagst, ja, ich sehe ein Bild, keine Ahnung, von einem, was weiß ich, von einem Pferd und da sitzt jemand rückwärts drauf und reitet dahin oder wie auch immer. Und dann sagt er, ja, und, was bedeutet das jetzt? Ja, dann, du solltest immer Gott fragen, du solltest Gott nach der Information fragen und zweitens danach fragen, was will Gott tun bei der Person? Ich meine, es ist offensichtlich, wenn natürlich Gott dir zeigt, okay, jemand hat ein Problem, also sich an der Hüfte, hat Schmerzen an der Hüfte, ist natürlich eigentlich offensichtlich, was Gott tun will. Ja? Er will nicht der Person sagen, ja, das habe ich dir gegeben und du sollst was lernen. Ja, so. Ich habe dir den Hüftschaden gemacht und jetzt darfst du was lernen. Nein, Gott will die Person heilen. Wenn er dir dieses Wort gibt, dann will Gott die Person heilen. Also es ist immer wichtig, das Ziel des Wortes der Erkenntnis zu sehen. Es ist nicht einfach nur so, einfach, dass du was weißt, sondern es ist etwas, was wirklich der Person dienen soll. Manchmal ist es so, dass du ein Wort der Erkenntnis bekommst für eine Person, einfach aus einer Gruppe von Leuten. Das haben wir das letzte Mal aktiviert. Ja? Einfach Dann hast du den Eindruck, in einer Gruppe könnte es sein, dass hier eine Person ist, die dieses oder jenes Problem oder Situation oder wo das so und so ist und wo Gott das und das tun will, könnte es sein, dass da eine solche Person ist. Ja? Das ist dann aus einer Gruppe. Ein Wort der Erkenntnis kann sich auch beziehen auf eine ganze Gruppe von Menschen. Ja? Es können auch für mehrere Personen sein, ein Wort der Erkenntnis. Oder sogar ein Wort der Erkenntnis für eine ganze Gemeinde oder eine ganze Stadt sogar, wo du einfach durch den Geist der Erkenntnis zum Beispiel die geistliche Situation siehst. Zum Beispiel, du gehst rein und du siehst einfach, oh, da ist ein Geist der Spaltung drin. Natürlich will Gott es dann ändern. Ja, es bringt niemand was zu sagen, okay, hier ist ein Geist der Spaltung, sondern dann hat Gott auch eine Lösung dafür. Aber als Beispiel, das kannst du durch ein Wort der Erkenntnis bekommen. Und an der Stelle merkst du dann schon, dass die, das hatte ich das letzte Mal schon angedeutet, aber da möchte ich heute noch ein bisschen mehr drauf eingehen, dass letztendlich die Grenze auch zwischen dem Wort der Erkenntnis und der Gabe der Unterscheidung der Geister an manchen Stellen fließend ist. Ja? Paulus nennt ja verschiedene Gaben in 1. Korinther 12, da in der Stelle nennt er 9 verschiedene Gaben. Davon sind 3 prophetische Gaben im Wesentlichen. Das eine ist, oder 4 eigentlich, muss ich sagen. Zum einen ist es natürlich das Wort der Weissagung, also die Prophetie. Zum zweiten ist es das Wort der Erkenntnis, was wir jetzt haben. Es ist die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und es ist auch die Gabe der Auslegung von Sprachen. Das ist auch prophetische Gabe. Ja, diese 4 sind eigentlich prophetisch. Wort der Weisheit, gut, kann es vielleicht im weitesten Sinn, vielleicht noch in diese Richtung, aber ich würde mal diese 4 Gaben als prophetische Gaben bezeichnen. Und dann siehst du, da wird die Gabe der Unterscheidung der Geister genannt. Was ist Unterscheidung der Geister? Das möchte ich heute Abend gerne auch ein bisschen definieren, weil das ist auch ganz wichtig für den prophetischen Dienst, das zu wissen, einfach Unterscheidung der Geister. Ja, was ist es? Die Definition der Gabe der Unterscheidung der Geister, jetzt als Ergänzung zur Definition vom Wort der Erkenntnis, ist die übernatürliche Fähigkeit, grundsätzlich die übernatürliche Fähigkeit, etwas zu unterscheiden erstmal. Ja. Das griechische Wort für Unterscheidung heißt Diakrisis. Ja. Dia heißt im Griechischen durch, hindurch. Also, und Krisis kommt von dem Wort für richten. Das heißt letztendlich durch etwas hindurch richten. Also etwas durch etwas hindurch sehen, erkennen, unterscheiden, sehen. Aha, kommt zum Beispiel dieses Wort, das jemand sagt, kommt es aus der Inspiration Gottes? Kommt es einfach aus einer menschlichen Inspiration? Oder kommt es vielleicht auch aus einer dämonischen Inspiration? Das ist Diakrisis, das zu unterscheiden. Das ist eine übernatürliche Gabe, das ist immer ganz wichtig zu checken. Es ist eine Geistesgabe, das heißt, es hat nichts damit zu tun mit Kritik oder kritisch beäugen oder irgendwie, ich schaue mal, ich weiß auch nicht, oder, sondern letztendlich, eine Geistesgabe wird immer ausgeübt, rein ausgeübt. Jede Geistesgabe, wenn du möchtest, dass deine Geistesgaben rein ausgeübt werden, dann ist immer entscheidend, dass sie frei von seelischen Beimengungen ausgeübt werden. Das heißt zum Beispiel frei von jedem Ärger zum Beispiel. Frei von Misstrauen. Ja, wenn du einfach misstrauisch gegenüber Menschen bist und deswegen überall Fehler siehst, dann hat es mit der Gabe der Unterscheidung nichts zu tun. Verstehst du? Das ist einfach nur der Geist des Misstrauens. Ja? Das ist aber kein Geist aus Gott. Ja? Gott ist nicht misstrauisch. Sondern Gott unterscheidet klar, aber er ist nicht misstrauisch. Wenn Gott misstrauisch gewesen wäre, hätte er niemals Jesus gesandt. Die Tatsache, dass er Jesus gesandt hat, ist der Beweis seines ultimativen Vertrauens in die Menschheit. Er hat vertraut, dass wenn er Jesus investiert in uns, dass dann daraus heraus Frucht hervorkommen wird. Das heißt, Gott misstraut dir nicht und Gott misstraut auch keinem anderen Menschen. Der Geist des Misstrauens ist nicht der Geist Gottes. Das heißt, um wirklich Unterscheidung der Geister zu haben, musst du frei sein von Misstrauen, du musst frei sein von eigenen Ängsten. Ja, vielleicht hast du irgendwas erlebt, zum Beispiel in deinem Leben, ein Trauma. Und dann hast du diese Angst, dass es wieder passieren könnte. Und dann aus dem heraus nimmst du Dinge vielleicht übersensibel wahr und denkst, dass irgendjemand hier irgendwie dämonisch inspiriert ist oder so oder fleischlich, obwohl es gar nicht der Fall ist, weil da deine Angst mitschwingt. Oder Bitterkeit im Herzen ist zum Beispiel ein absolutes No-Go. Jeder, der prophetisch unterwegs ist, sollte da immer darauf achten, dass er sein Herz reinhält von Bitterkeit, weil du kannst nicht unterscheiden, wenn du ein bitteres Herz hast, egal an welcher Stelle und egal auf wen auch immer. Vielleicht bist du nicht bitter auf die Person, für die du ein Wort hast, trotzdem wird dein Wort unsauber sein als prophetische Person, wird unsauber sein, wenn in deinem Herzen Bitterkeit gegenüber irgendjemand ist, weil es letztendlich dein Herz in Bezug auf Gott verunreinigt und damit die Klarheit der Unterscheidung, verstehst du? Klarheit der Unterscheidung kommt immer auf der Basis eines reinen Herzens. Ja? Und somit ist auch ganz, ganz wichtig, gerade beim prophetischen Dienst, weißt du, oder überhaupt bei Diensten, wenn du unterscheiden willst, ob ein Dienst im Geist Gottes operiert oder nicht im Geist Gottes, im menschlichen Geist oder gar in einem dämonischen Geist, ein Prophet zum Beispiel, jemand, der sich Prophet nennt, kann ja manchmal nennen sich Leute Propheten. Ja, jemand hat mir jetzt erzählt, dass jemand sogar hier in Filderstadt gibt, der auf der Straße rumläuft und den Leuten erzählt, dass er ein Prophet wäre, ja, und dass seine Zeit kommt und so weiter. In Wirklichkeit ist er schizophren wohl. Und denkt, dass er ein Prophet ist, aber egal, ja, verstehst du, es ist ohne Jesus, ja, gibt es Leute, die glauben, alle, oder auch Leute, die an Jesus glauben, denken manchmal irgendwelche Sachen, die nicht sind, aber um wirklich zu unterscheiden, ist immer wichtig, dass du den Geist dahinter unterscheidest. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, wenn du einen Propheten triffst zum Beispiel oder jemand, der sich Prophet nennt, triffst und du merkst, sein Herz ist voller Ärger, voller Sauerheit. Es gibt manchmal auch so Pseudodienste, die findest du im Internet übrigens zuhauf. Im Internet findest du viele solche. Die haben eigentlich ein bitteres Herz, auch teilweise was den Leib Christi angeht. Und dann sehen sie ihren prophetischen Dienst in Anführungszeichen darin, all das bloßzustellen, was ihrer Meinung nach nicht stimmt. Ja? Gibt's dann im Englischen gibt es immer diese YouTube-Videos, da steht immer drunter Exposed. Also wenn so Exposed drunter steht, dann kannst du gleich wegklicken, kannst vergessen. Das sind diese pseudoprophetischen Kritikdienste, neidisch, eifersüchtig, was auch immer. Vergiss es, jemand, der irgendwo einsam seinen YouTube-Kanal davon finanzieren muss, indem er Videos gegen andere macht, kannst du vergessen. Das ist nicht der Geist Gottes, das brauchst du gar nicht angucken. Das kannst du gleich wegklicken, kannst Daumen runterklicken oder was auch immer, wenn das geht. Aber nein, nee, das kannst du auch lassen. Einfach gar nicht beachten, verstehst du? Das ist einfach nicht der Geist Gottes. Oder wenn Propheten, das ist auch ein Unterscheidungskriterium, wenn das Hören von bestimmten Prophetien oder Dinge, die Leute verbreiten, ja, manchmal, es gibt ja auch so berühmte, oder was heißt berühmte, also im Internet findest du viele davon, Endzeitpropheten, ja, die ständig vor irgendeinem neuen Szenario warnen. Die sagen, hier geht's los und da explodiert's und dort kommt der Atomkrieg und das und jenes und so weiter. Ich sage dir ganz einfach, du kannst einfach unterscheiden. Wenn ein Dienst, egal ob das ein prophetischer Dienst ist, wie sich der nennt, der kann sich von mir als Apostel, Prophet, Evangelist oder wie auch immer nennen, aber wenn ein Dienst am Ende des Tages Furcht und Schrecken auslöst bei den Menschen, sie in Furcht hineinbringt, dann ist es schon nicht der Geist Gottes. Weil wenn dahinter der Geist Gottes wäre, dann würde diese, selbst wenn ein Prophet kann Warnungen bekommen, verstehst du? Das ist nicht der Punkt. Ein Prophet kann Warnungen bekommen, Warnträume oder Warneindrücke, kann den Leib Christi warnen. Aber wenn er seine Botschaft gegeben hat am Ende des Tages, und deswegen eine Prophetie in Anführungszeichen, die nur als Warnung daherkommt und am Ende einfach pups abgebrochen ist, nachdem du voller Schrecken da sitzt und denkst, Hilfe, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt auswandern oder was soll ich jetzt machen? Ja? Das ist nicht der Geist Gottes, sondern wenn, dann hat Gott immer eine auferbauende Botschaft am Ende. Er hat immer eine Lösung, verstehst du? Vielleicht mobilisiert er zum Gebet, das kann schon sein. Ja, aber dann ist es positiv am Ende. Wenn am Ende Angst, Schrecken, Furcht, Ärger, was auch immer am Ende steht, auch wenn am Ende zum Beispiel Ärger auf Politiker steht, weil du das Video gesehen hast und der Prophet in Anführungszeichen hat gesagt, was die alles falsch machen, und du bist am Ende so richtig voller Ärger und denkst, die sind alle nur noch von Gottlosen hier umgeben, das ist ja furchtbar, das ist ja schrecklich und so weiter. Wenn das die Frucht ist vom Geist, verstehst du, dann ist der Geist dahinter, und das ist Diakrisis, hindurchrichten, hinter das, was jemand sagt. Vielleicht ist das, was er sagt, gar nicht in jeder Hinsicht verkehrt, verstehst du, darum geht es gar nicht. Du kannst den Falschen vom wahren Propheten, das habe ich schon mal gesagt, nicht unbedingt daran unterscheiden, dass er was Richtiges oder was Falsches sagt, sondern du kannst es daran unterscheiden, was das Herz dahinter ist. Und das Herz dahinter kannst du immer daran unterscheiden, was es bei dir auslöst. Oder überhaupt allgemein. Also ich meine, vielleicht brauchst du noch einen Punkt, vielleicht Befreiung, weil es nur das bei dir nur auslöst. Das kann auch sein. Aber dann frag mal andere, was es bei ihnen auslöst. Und wenn es bei allen eigentlich im Wesentlichen Angst, Schrecken, Furcht, Ärger oder Einschüchterung auslöst, dann ist der Geist dahinter einfach nicht Gott, weil Gott schüchtert uns nicht ein, Gott macht uns nicht, setzt uns nicht unter Druck, Gott versetzt uns nicht in Furcht und Schrecken, Gott verbreitet keine Ängste, Gott ist nicht im Business, Ängste in der Welt zu verbreiten. Weißt du, ganze Videokanäle leben davon, Ängste in der Welt zu verbreiten. Das ist kein Dienst, den Gott uns gegeben hat. Das ist kein neutestamentlicher Dienst. Ja, dann sagen manche, ja, aber der Prophet Elia, ja, aber der Prophet Jeremia hat dies und jenes auch gesagt zum Volk Israel. Ja, du brauchst ein richtiges Verständnis. Wir leben nicht mehr im Alten Testament. Wir leben nicht mehr im Alten Bund. Wir sind neutestamentliche Propheten, wenn wir Propheten sind. Wir sind alle ja ein prophetisches Volk, das habe ich schon gesagt. Aber wir sind ein Volk des neuen Bundes. Sag mal, ich bin im neuen Bund. Und Elia oder Jeremia oder Hosea oder wer auch immer im Alten Bund ist nicht einfach 1:1 dein Vorbild, wie du heute im neuen Bund deinen prophetischen Dienst ausüben sollst. Weil wir jetzt, sonst müsstest du sagen, ja, Jesus, was hast du denn da gesagt zu den Jüngern? Seine engsten Jünger haben doch gesagt, hey, lass Feuer vom Himmel herunterfallen auf diese Samariter, die dich nicht angenommen haben. Ja, Jesus hat gesagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Lass doch den Blödsinn. Jetzt sagst du, ja, Moment mal, aber was hat denn Elia gemacht? Was hat Elisa gemacht? Der hat sogar Löwen oder Bären gerufen, um Kinder zu zerreißen, die ihn verspottet hatten. Also es ist doch vergleichsweise harmlos, was die Jünger da wollten. Die wollten nur Feuer vom Himmel fallen lassen auf ein ungehorsames Dorf. Aber Jesus hat gesagt, hey, vergiss den Blödsinn, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Daran merkst du, damit hat Jesus all das ausgehebelt, was letztendlich im Alten Testament in Ordnung war und okay war und von Gott akzeptiert war, aber eben im Neuen Bund nicht mehr, weil Jesus hat sich offenbart ein für alle Mal als der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Er ist gekommen, nicht um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. Amen. Und das ist immer die Aufgabe des neutestamentlichen Propheten, ist immer die Welt zu erretten. Das heißt, die Botschaft dahinter ist am Ende immer positiv, selbst wenn sie eine Warnung enthalten mag, selbst wenn sie eine Korrektur enthalten mag, selbst wenn sie vielleicht mit einigen heftigen Details aufwartet oder so, die Prophetie. Aber am Ende des Tages muss immer Auferbauung stehen, die Lösung stehen. Verstehst du? Amen. Es bringt ja auch niemand was, auch jetzt im Persönlichen zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich sehe, du hast einen Geist in deinem Leben, der dich am Wickel hat, aber am Ende gibt es keine Lösung. Ja. Du sagst, ja, ich sehe bei dir muss noch ein Familienfluch sein, wahrscheinlich Urgroßeltern rückwärts oder so. Ja, ja gut, aber was machen wir jetzt? Ja? Also ich meine, wenn das so ist, dann brechen wir es doch, ja. Und dann ist es erledigt und dann musst du nicht rumlaufen, ja, der Prophet oder dieser prophetische Bruder hat gesagt, ich habe das und das und das. Und dann läufst du die nächsten 20 Jahre so rum, ja, oh ja, mein Urgroßvater, und weil mein Urgroßvater, deswegen ist bei mir halt nichts los und so weiter. Verstehst? Also diese Unterscheidung der Geister ist ganz wichtig, gerade für den prophetischen Dienst, ganz wichtig. Auch in Bezug auf den prophetischen Dienst, ganz wichtig. Ja. Der prophetische Dienst übrigens, ich hatte ja auch schon angedeutet, der prophetische Dienst wird auch niemals dafür gebraucht, wenn er richtig gebraucht wird, aus dem richtigen Geist gebraucht wird, niemals dafür gebraucht, Menschen zu dominieren. Ja, nur weil jemand dreimal was wusste, was er nicht wissen konnte in deinem Leben, heißt es noch nicht, dass er jetzt dein Leiter ist und dass er dir jetzt sagt, was du zu tun hast in deinem Leben. Verstehst du? Darum geht's nicht. Ich hatte schon davon gesprochen, dass selbst die stärksten Propheten, wenn sie aus dem richtigen Geist operieren, immer die individuelle Autorität des Einzelnen und natürlich auch gesetzte Leiterschaft respektieren werden. Ja. Ich habe gesagt, ein Prophet, der in einer Gemeinde ist, in der er nicht der Leiter ist. Ich meine, es gibt ja auch Gemeinden, die von einem Propheten geleitet werden. Gibt es nicht so viele, aber gibt es ab und zu. Ja, dann sind die natürlich die Leiter der Gemeinde, ist ja klar. Aber wenn sie nicht die Leiter der Gemeinde sind, wenn der Prophet nicht der Leiter der Gemeinde ist, dann leitet er auch nicht die Gemeinde. So einfach. Sondern der eingesetzt ist, leitet die Gemeinde. Der Prophet sagt, redet prophetisch, aber der Leiter entscheidet, was er damit macht. Und der Prophet darf nicht diesen manipulativen Gedanken haben, ich bringe den dahin, dass er macht, was ich sehe. Verstehst? Und so ist es auch im Individuellen genauso. Prophetie ist missbraucht in dem Moment, wo du sie dafür benutzt, um irgendeinen anderen Menschen irgendwo hinzubringen, wo du ihn haben willst. Verstehst? Ich habe auch schon erlebt, das ist nicht unbedingt böser Wille, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass Propheten aus so einem Druck heraus, jedem irgendwas prophezeien zu müssen, ja, dann manchmal einfach Sachen prophezeien aus ihrem eigenen Leben und sie versuchen dann ihren eigenen Dienst in dein Leben hinein zu prophezeien. Ich habe das öfters erlebt. Mir wurden öfters Sachen prophezeit, die einfach im Leben dessen, der prophezeit hatte, aktiv waren, aber in meinem Herzen waren sie gar nicht. Die haben dann gesagt, weil einmal hatten wir, das war eine starke Prophetin, definitiv, also da habe ich überhaupt keinen Zweifel, aber sie hat dann halt prophezeit, ja, ihr werdet überall prophetische Schulen anfangen, überall werdet ihr Prophetenschulen anfangen, hatte ich gar nicht im Herzen. Haben wir auch nie gemacht, wir haben nie spezielle prophetische Schulen angefangen, wir haben eine Schule des Übernatürlichen, ja, die Glory Life Schule, ja, und da wird auch das Prophetische aktiviert, aber es ist nicht nur eine prophetische Schule. Hier wird genauso Heilung aktiviert, hier wird Evangelisation aktiviert, hier wird einfach alles aktiviert rundum, ja. Also das war einfach ihr Dienst, verstehst du? Oder einmal, da hatte ich einen Propheten, der hat mir dann gesagt, ja, du wirst eingeladen werden zu einem großen Bankett von irgendwelchen Stadtoberen und so weiter. Und ich dachte, ja, interessant, klingt gut und da wirst du eine Stimme haben und was weiß ich was. Und ich dachte, ja, klingt gut. Kurz darauf habe ich dann rausgefunden, dass er genau das ein paar Wochen vorher in seiner Heimatstadt erlebt hatte. Und dann hat er mir das sozusagen weitergegeben. Ist ja nett gemeint, ist ja schön. War jetzt auch nicht abbauen in dem Sinn, aber ist bis heute nicht passiert. Ja. Und ich glaube nicht, dass es an meinem Unglauben lag, sondern wir beten immer noch dafür, ja, genau. Wir sind immer noch dabei, es freizusetzen. Ja. Ja, es war auch nicht in meinem Herzen, ich musste das nicht unbedingt haben, verstehst? Also manchmal ist einfach die Gefahr, dass das eigene mitschwingt. Und weißt du, ganz ehrlich, niemand von uns ist immer völlig frei davon. Und deswegen ist immer ein wahrer Prophet, hat immer die Demut zu sagen, ich kann mich auch irren. Oder das, was ich sage, kann auch knapp daneben liegen. Oder es kann auch sein, dass es zum Teil stimmt, aber vielleicht ist auch noch was anderes dabei. Und deswegen hat immer jeder Sohn und jede Tochter Gottes selber die Verantwortung, was er mit der Prophetie macht, die er bekommt. Verstehst du? Und natürlich ist es so, wenn du die Prophetie nicht im Glauben verfolgst, dann darfst du dich auch nicht 20 Jahre später beim Propheten beschweren, dass es nie zustande gekommen ist. Aber du entscheidest, was du verfolgen willst. Halleluja. Also ganz ehrlich, wenn ich alles gleichzeitig verfolgen würde, was schon über mir prophezeit worden ist, dann würde ich total verrückt werden, weil mir wurde prophezeit, dass ich in der Politik eine Stimme haben werde, in der Wirtschaft, in der Gemeinde, hier und da, so und so viele Gemeinden noch gründe und alles. Also da kann ich den ganzen Tag den Dauerstress haben. Also ich muss einfach das tun, was als nächstes dran ist. Und wenn dann die Sachen passieren, die sie gesagt haben irgendwann, oder wenn ich dann merke, okay, jetzt ist der Freiraum dafür da, in die Richtung zu gehen, dann tue ich es. Aber ich lasse mich nicht leiten nur von der Prophetie, verstehst du? Das ist ganz wichtig. Ja. Und ein wahrer Prophet, sagen wir, der im richtigen Geist unterwegs ist, der erwartet das auch nicht. Verstehst du? Der will dich nicht leiten, der will dich nicht dominieren, sondern der will dich auferbauen. Amen. Der will dich ermutigen. Der will vielleicht auch Dinge in deinem Leben wecken, von denen du nicht dachtest, dass sie da sind. Das ist schon eine wichtige Sache, auch Dinge hervorzubringen. Verstehst du, wo du vielleicht nicht dran gedacht hast, aber während der Prophet es sagt, denkst du, ja genau, das genau stimmt, das will ich eigentlich. Du hast vielleicht vorher gar nicht dran gedacht, aber plötzlich ist da in dir dieses Wollen in diese Richtung. Und du sagst, ja, das ist meine offene Tür, da gehe ich weiter, Halleluja. Und dann verfolgst du es im Glauben und dann kommt es auch zustande. Amen. Aber du entscheidest, okay? Sag mal, ich entscheide. Halleluja. Also, Diakrisis, die Gabe der Unterscheidung. Ja, ich habe gesagt, sie dient dazu zu unterscheiden, ob das, was jemand sagt, oder der Geist dahinter, in dem jemand operiert, ob er aus Gottes, aus der Seele ist oder vom Teufel ist. Und übrigens, wenn du eine ganz basic Grundlage haben möchtest, um zu unterscheiden, ob jemand aus Gott ist oder nicht aus Gott ist in seinem Leben, dann kann ich dir empfehlen, 1. Johannes 4, Vers 2 bis 3 zu nehmen. Das ist eine ganz basic Sache. So kannst du auch jede Erscheinung, jeden Engel, der dir erscheint, kannst du so testen, weil es heißt ja auch in der Bibel, dass der Satan sich verstellt als Engel des Lichts. Das heißt, nur weil jetzt was leuchtet, heißt es noch nicht, dass es von Gott ist. Ja. Das heißt, es gibt ja das bekannte Sprichwort, nicht alles ist Gold, was glänzt. Ja. Und so ist es tatsächlich auch im Unsichtbaren. Also nicht alles, was Licht ist. Esoteriker werden ja auch sagen, dass sie Lichterscheinungen haben und ganz viel Licht und hier Licht und da Licht und so weiter. Aber die entscheidende Frage ist immer die, und das kannst du jeden Engel fragen, das kannst du jeden Mann Gottes fragen, der sagt, dass er Mann Gottes ist oder Frau Gottes, jeden Bruder, jede Schwester kannst du fragen. 1. Johannes 4, Vers 2 sagt der Apostel Johannes, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Doppelpunkt. Und dann sagt er, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt ist aus Gott. Das ist sehr wichtig. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt ist aus Gott. Viele Esoteriker bekennen auch Jesus, reden auch von Jesus, sagen, ja, Jesus ist auch ein Guter gewesen, der ist auch irgendwie in der unsichtbaren Welt, hat auch eine gewisse Power. Aber wenn es darum geht, im Fleisch gekommen, was heißt es im Fleisch gekommen? Das heißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, zur Rechten des Vaters, wurde Mensch wie du und ich und ist als Mensch für uns am Kreuz gestorben, damit wir zu Gottes Söhnen werden können. Das stellvertretende Erlösungswerk, ja, die Gottessohnschaft von Jesus und gleichzeitig die Menschensohnschaft von Jesus, beides zusammen muss kommen, dann passt es. Ja. Weil wenn Leute nur sagen, ja, Jesus ist auch ein Lichtwesen, ein ganz starker oder so irgendwas, das ist nicht der gleiche Jesus unbedingt wie hier, sondern der ins Fleisch gekommen ist, der am Kreuz gelitten hat, das ist der Jesus, von dem wir reden. Amen. Halleluja. Ja, das ist wichtig. Ihn ehren wir. Und er sagt ganz klar, und jeder Geist, der nicht Jesus in dieser Weise in Klammer bekennt, ist nicht aus Gott. Ganz einfach. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Das heißt, jeder Geist, der Jesus nicht in dieser Weise bekennt, ist der Antichrist. Ja, Anti heißt eigentlich im Griechischen ursprünglich nicht, was es bei uns heißt. Bei uns heißt es ja gegen, ja, gegen Christus. Anti heißt eigentlich im Griechischen ursprünglich anstatt. Anstatt. Das heißt, der Antichrist stellt sich an die Stelle von Christus. Er stellt etwas anderes an die Stelle von Christus. Ja. Von diesem Christus, von dem, der ins Fleisch gekommen ist. Und daran kannst du es immer erkennen. Und wenn jemand sagt, ja, ich habe auch irgendwie Jesus, aber dann habe ich noch, was weiß ich, noch Krishna und noch Vishnu und noch was weiß ich, wen auch immer, ja, dann ist der Gesamtgeist, in dem er unterwegs ist, nicht der Geist Gottes. Ja. Weil dann hat er anstatt Christus in seinem Leben. Ja. Und anstatt Christus sind Antichristen, ist der antichristliche Geist. Okay? Das heißt, ganz allgemein kannst du es anhand von dieser Bibelstelle unterscheiden, aber dann eben, wie ich schon gesagt habe, dann geht es weiter mit der Frucht. Ja? Was siehst du an Frucht? Und ich habe es schon gesagt, im Negativen, aber ich sage es ja auch nochmal im Positiven, was ist die Frucht eines Geistes, der aus Gott ist? Was löst es aus? Liebe. Amen. Freude. Ja, krummelige Propheten im neuen Bund. Die sind irgendwo, entweder sind sie im Bund verrutscht oder sie sind oder sie haben irgendwas Falsches sich eingefangen. Ja. Freude, ja, ist der Geist. Ja. Frieden wird ausgelöst, Auferbauung, ja, Trost, einfach Positives kommt hervor. Ja. Und das für so einen prophetischen Dienst bete ich im Leib Christi, dass der die Dominanz hat und dass wirklich der Leib Christi eine echte Diakrisis hat, eine echte Unterscheidung und dass nicht mehr die Videos, die meisten Klicks haben, die die größte Sensation verbreiten, was wieder der Antichrist tut, ja, die nur Furcht und Schrecken verbreiten, sondern dass Menschen und gerade auch insbesondere natürlich Christen auf diejenigen hören, die ihren Geist erheben. Weil was nützt es dir, wenn du jetzt wieder eine Information hast, was Schlimmes auf dich zukommt oder auf uns zukommt? Das kannst du dann über WhatsApp verbreiten und all deinen Freunden schicken und dann, wow, was hast du schon gehört? So, was bringt das? Angst, du machst dich zum Kanal für Angst und Schrecken. Das ist nicht der Geist Gottes. Okay? Also, daran kannst du es unterscheiden. Diakrisis, Unterscheidung der Geister, bedeutet oder beinhaltet aber auch noch etwas weiteres, und zwar die Unterscheidung von Atmosphären. Die Unterscheidung von Atmosphären. Das heißt, du kannst durch den Geist der Unterscheidung, kannst du unterscheiden, wenn du irgendwo hinkommst, ist hier ein Geist zum Beispiel von Streit oder von Zwietracht oder von Uneinheit im Raum. Das spürst du, wenn du in Unterscheidung gehst, spürst du das, wenn du nur einen Raum betrittst. Was sagt dann in der Welt, sagen die Leute, hier ist dicke Luft. Das drückt es aus. Sie sagen, hier ist dicke Luft. Warum? Da ist was in der Atmosphäre. Keiner sagt ein Wort, aber du gehst rein und du spürst, hier ist dicke Luft. Vielleicht gucken sogar alle ganz fröhlich und freundlich, aber du spürst trotzdem, hier ist dicke Luft, weil da wurden gerade Worte gesprochen von Streit, von Gegnerschaft, was auch immer, ist dicke Luft. Du unterscheidest es durch die Diakrisis. Umgekehrt auch, und das ist eben auch wichtig, und da ist diese Geistesgabe eben auch sehr hilfreich, umgekehrt ist es eben auch, du unterscheidest durch den Geist der Unterscheidung auch, was der Heilige Geist tut. Das ist vielen nicht bewusst, dass die Unterscheidung geht nicht nur darum, was ist vom Teufel, was ist aus der Seele, was ist von Gott, sondern die Unterscheidung geht auch dahingehend, was ist im Raum, was tut Gott gerade. Ist zum Beispiel eine Atmosphäre für Heilung im Raum? Das ist Diakrisis, was dir das unterscheiden hilft. Ist eine Atmosphäre, ist ein prophetischer Geist im Raum zum Beispiel. Zum Beispiel am Sonntag, als wir die Taufe hatten, ja, und am Schluss haben die Leiter hier vorne, ich stand ja nur dahinter und habe in Sprachen gebetet, aber die Glory House Leiter haben für die Täuflinge gebetet. Und da habe ich so einen prophetischen Geist gespürt, der sich einfach gelagert hat über dem ganzen Geschehen. Und da wusste ich, okay, ich muss gar nichts machen, es fließt einfach, die prophetischen Worte kommen, die Täuflinge empfangen alles, was sie brauchen. Verstehst? Du unterscheidest, was ist im Raum. Ja, du spürst einen Geist des Glaubens. Ja. Du spürst einen Geist, eine Atmosphäre der Freude. Das ist eine Atmosphäre der Freude, die im Anrollen ist. Vielleicht lachen die Leute noch gar nicht, aber du spürst, es ist im Anrollen. Verstehst? Das ist gerade zum Beispiel für Lobpreisleiter eine ganz wichtige Gabe, zu unterscheiden, was ist im Raum, was will Gott tun, verstehst du? Nicht nur zu unterscheiden, was ist schon da, sondern was ist auch im Anrollen. Verstehst du? Das ist Unterscheidung. Ja? Also es hilft dir an ganz vielen verschiedenen Stellen. Es hilft dir, wenn du mit Menschen redest. Es hilft dir, wenn du eine Gruppe leitest, zu unterscheiden, was ist im Raum. Weil sonst kannst du draufbrettern mit irgendwelchen Worten, du erzählst irgendwas, aber es geht nur über die Köpfe drüber, weil du gar nicht die Atmosphäre erfasst, die da ist. Aber sie sich, die Leute, was zum Beispiel die Leute haben, da ist eigentlich ein totales, da steht ein großes Fragezeichen über den Leuten zum Beispiel. Wenn du das Fragezeichen nicht abräumst, die sagen das nicht, aber da ist das Fragezeichen in Bezug auf irgendeine Sache. Du räumst es nicht ab und dann erzählst du was und am Ende merkst du, es hat keiner was mitgekriegt, weil das Fragezeichen im Raum stand. Und am Ende sagen sie dann, ja, ich hätte da mal eine Frage. Und dann merkst du, erst wo du die Frage beantwortest, ist die Atmosphäre überhaupt gereinigt. Und jetzt könntest du nochmal von vorne anfangen mit dem Reden. Da hilft dir, Unterscheidung der Geister, dieses Fragezeichen zu unterscheiden und einfach auf die Frage zu antworten. Jesus hat es gemacht. Das heißt, an vielen Stellen, das heißt, er wusste in ihrem Herzen, was sie dachten. Und er ist darauf eingegangen. Er hat es einfach unterschieden. Weißt du, die haben das ihm nicht gesagt, das war denen auch nicht im Gesicht unbedingt anzusehen. Es geht nicht darum, dass du Menschenkenntnis hast, verstehst du? Die Gabe der Unterscheidung ist nicht Menschenkenntnis. Menschenkenntnis ist auch eine gute Sache, aber es ist rein natürlich. Die Gabe der Unterscheidung ist übernatürlich. Das heißt, du spürst es, da ist was im Raum und das muss ich abräumen. Und dann wirst du so lange suchen, welches die Frage ist, die die Leute haben, bis du sie beantwortet hast. Und dann merkst du, oh, jetzt ist es durch. Ah, das war's, ja. Kennst du das? Ja, also als Leiter kennst du das wahrscheinlich. Ja? Dann merkst du das. Du brauchst diese Unterscheidung, um zu spüren, was ist im Raum. Ja? Und das siehst du einfach, die Gabe der Unterscheidung der Geister und die Gabe des Wortes der Erkenntnis sind teilweise fließend. Manche Sachen kannst du auch sagen, du unterscheidest sie, oder du kannst sagen, ich habe ein Wort der Erkenntnis. Und deswegen ist es immer wichtig beim Wort der Erkenntnis, wenn wir jetzt gleich das aktivieren, ist es immer wichtig, dass du nicht einfach nur dass du nicht auf dieser Ebene gleich operierst, dass du sagst, ja, so spricht der Herr, ja, sondern dass du ruhig einfach sagst, ja, ich habe so dieses Empfinden, ja, ich spüre so irgendwie, ich spüre so einfach über dir als Beispiel für ein Wort der Erkenntnis in diese Richtung, ich spüre einfach, da ist hinter dir so ein ganz starker Rückenwind, der dir so in den Rücken bläst, ja, und jetzt solltest du natürlich noch wissen, was will Gott dazu sagen? Und dann sagst du, okay, was will Gott dazu sagen? Ja, Gott will sagen, hey, du hast Rückenwind, geh voran, du kannst Land einnehmen, Gott steht hinter dir. Also dein Wahrnehmen war dieser Wind, der hinter jemand bläst. Das ist eine kleine Wahrnehmung. Weißt du, Worte der Erkenntnis, das müssen nicht große Sachen sein. Du musst nicht einen Blitz vom Himmel sehen über der Person, du musst nicht irgendwie einen ganzen Film sehen von irgendwas, was da abläuft im Leben oder so. Du musst nicht irgendwie was Gewaltiges gleich haben, sondern das sind unter Umständen kleine Eindrücke, die du hast, die du wahrnimmst. Entweder du siehst was oder du hörst was oder du nimmst einfach was wahr, was einfach so in der Person oder um die Person herum oder in ihrem Leben einfach ist, wo du plötzlich denkst, ja, da ist jetzt irgendwas in mich reingefallen, das kann ich irgendwie wahrnehmen. Und du denkst, vielleicht denkst du im ersten Moment, habe ich mir das jetzt eingebildet? Und im nächsten Moment sagst du, okay, wir üben heute Abend. Also, ich bin einfach kühn und gebe es einfach weiter. Und dann siehst du ja, ob du es eingebildet hast oder nicht. So einfach, ja. Also manchmal müssen wir einfach kühn sein, verstehst du? Weil oft sind gerade die Dinge, die am prophetischen sind so, dass du, wenn du sie nur eine Sekunde hinterfragst, denkst du, habe ich mir vielleicht nur eingebildet. Aber in Wirklichkeit ist es Gott. Weil es ist diese zarte innere Stimme. Es ist dieses Wahrnehmen, ja, dieses Spüren. Und wie gesagt, Unterscheidung und Wort der Erkenntnis gehen oft Hand in Hand. Ja? Natürlich kann es auch sein, dass du einfach ganz klar einen Satz hörst. Ja? Aber auch da ist einfach wichtig, wenn du einfach einen Satz hörst, zum Beispiel oder ein Wort, manchmal hört man nur ein Wort, was weiß ich, schnelle Pferde. Du schaust jemand an, nachher du dienst jemand und dann hörst du das Wort schnelle Pferde. Dann sagst du, okay, ja, was ist das? Es reicht nicht aus, nur zu sagen schnelle Pferde. Ja. Sondern wenn du ein Wort hast, dann immer was will Gott dazu sagen? Ja. Schnelle Pferde, ja, dann fällt dir vielleicht was ein. Da fällt dir vielleicht ein Bibelvers dazu ein. Zum Beispiel gibt einen Bibelvers, wo es heißt, wie wollt ihr mit den Pferden rennen, wenn ihr schon beim Zu-Fuß-Gehen müde werdet? Ja, so ungefähr. Und dann geht es vielleicht weiter im Geist und dann sagst du, okay, Gott will diese Person ermutigen, geistlich einfach zuzulassen, dass Gott einen neuen Turbo einlegt in ihrem Leben. Als Beispiel. Wie gesagt, das ist jetzt kein konkretes Wort der Erkenntnis für irgendjemand. Vielleicht ist es ja für jemanden, ich weiß es nicht. Aber verstehst du? Einfach einfache kleine Information, aber unter Umständen große Auswirkungen. Ermutigt die Person total. Ja? Also so gehst du da drauf, so gehst du auf die Wahrnehmung. Oder eben, ich habe es letzte Mal gesagt, Wort der Erkenntnis kann auch sein, dass du was in deinem Körper spürst, da zwickt es plötzlich. Du schaust die Person an und plötzlich zwickt es irgendwo. Ja? Und du denkst, wow, habe ich jetzt ein Hüftproblem oder was ist los? Oder ist mein Knie plötzlich kaputt oder was? Aber war gar nicht bis zu dem Tag. Und dann denkst du, vielleicht ist es ja so, dass bei der Person ein Knieproblem ist. Und dann sagst du, hey, könnte es sein, dass du Probleme mit deinem Knie hast? Wenn sie dann sagt, ja, dann sagst du, Halleluja, ich habe ein richtiges Wort gehabt. Weiter geht's? Nein. Dann sagst du, dann beten wir für das Knie. Amen. Weil Gott gibt ja das Wort, um das Problem zu lösen. Okay, verstehst du, wie es funktioniert? Inneres Wahrnehmen, inneres Hören, inneres Sehen. Das sind die Dinge. Manchmal einfach, es kann auch eine völlig neutrale Information sein. Gott zeigt dir, kann es sein, dass du ein rotes Auto fährst? Kann es sein, dass dein Kennzeichen die Ziffern 639 zum Beispiel. Das sehe ich irgendwie gerade. Ich weiß nicht, ob für jemand 639 ist. Halleluja. Verstehst du? Das siehst du die Nummer 639. Ja, wenn jetzt die Person sagt, ja, 639, das ist mein Nummernschild, die Zahl von meinem Nummernschild, dann sagst du nicht, super, ich habe ein tolles Wort gehabt, jetzt bin ich nicht toll, ich habe 639 gesehen und du hast es auf dem Nummernschild. Nein, dann frag den Heiligen Geist, was möchte der Heilige Geist der Person sagen? Keine Ahnung, was er sagen möchte. Fahr nicht so schnell oder was auch immer. Na ja, gut, das wäre jetzt ein bisschen banal. Ja, aber verstehst? Aber auf jeden Fall will Gott irgendwie der Person Glauben aufbauen, dass er die Person sieht in ihrer Situation, aber dann will er auch was tun in ihrem Leben. Das heißt, er will sie in irgendeine Richtung ermutigen. Und das lässt du dir zeigen. Okay? Halleluja. Heute Abend, ihr dürft aufstehen, jetzt ist die Zeit, wo wir das Wort der Erkenntnis aktivieren. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du über Livestream zuschaust heute Abend brauchst du nur einen Partner, am besten jemand natürlich, der bei dir live vor Ort ist. Aber wenn du niemand live vor Ort hast, dann guck einfach, dass du dich mit jemandem über WhatsApp oder Telefon oder Zoom oder wie auch immer verbindest und sagst, okay, lass uns Partner sein. Wenn ihr beide Glory Live-Schüler seid, dann kannst du auch über eine Entfernung, kannst du einfach Partner sein. Und wir wollen heute Abend wirklich ein konkretes Wort der Erkenntnis für eine Person konkret empfangen. Und ich möchte einfach mal euch hier im Raum bitten. Genau, deswegen machen wir es folgendermaßen. Die erste Reihe dreht sich zur zweiten Reihe, die dritte Reihe zur vierten Reihe, die fünfte Reihe zur sechsten Reihe. Wenn es nicht aufgeht, dann sucht euch einfach jemanden auf einer hinteren Reihe, wenn in einer Reihe weniger sind als in der anderen. Aber sucht euch jemanden, den ihr nicht so gut kennt. Also nicht euren Ehepartner, nicht eure allerbeste Freundin, von der ihr schon alles wisst, wo es keine Details mehr gibt, die du noch übernatürlich herausfinden kannst. Sucht dir einfach einen Partner oder eine Partnerin, okay? Einfach geht aufeinander zu. Okay, hat jeder jemand hier im Raum? Wer braucht noch jemand? Wer braucht noch jemand? Hat jeder jemand? Okay, geht's auf. Gut, okay. Hat jeder jemand? Ihr da hinten, ihr steht noch so einsam, da geht ihr doch zusammen, ihr beiden. Genau, geht ihr doch zusammen. Ihr steht ja schon in der Nähe. Ist noch jemand alleine? Wer ist noch alleine? Ist noch jemand alleine oder hat jeder jemand? Okay. Okay, also stell dich einfach mal deinem Partner vor, dann weißt du, ob du einen hast. Okay. Halleluja. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt entscheidet ihr, wer zuerst ein Wort der Erkenntnis für den anderen weitergibt. Wir machen zwei Runden, weil jeder soll eins empfangen heute Abend. Wer beginnt? Wer empfängt als erstes ein Wort der Erkenntnis für den anderen? Entscheidet einfach. Trefft schnell die Entscheidung. Wer macht als erstes? Ihr müsst es zu zweit absprechen. Ihr beide, die ihr miteinander betet, sprecht es ab. Sprecht es ab. Okay, ihr müsst miteinander reden, sonst geht es nicht. Okay, habt ihr entschieden? Gut, okay. Jetzt machen wir Folgendes. Frag mal deinen Partner, für den du, also derjenige, der jetzt ein Wort der Erkenntnis als erstes weitergibt, frag mal den, der dir gegenübersteht. Frag mal, bist du im Blut von Jesus gewaschen? Ein Kind Gottes, ein Teil des Leibes Christi, dann habe ich jetzt die Ehre, einen Teil von Jesus Christus zu dienen. Erlaubst du mir, an mir zu üben? An dir zu üben, so rum, an dir zu üben, an dir zu üben, okay? Halleluja. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Ich werde von vorne beten und ihr betet in Sprachen und dann werden wir einfach 30 Sekunden nur ganz schnell und laut in Sprachen beten, alle zusammen, und dann werde ich Stopp rufen und dann machen wir Stopp und dann hörst du rein, schaust du rein, empfindest du rein, was du spürst, was du empfindest, was Gott dir zeigt in Bezug auf die Person. Ja? In der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Etwas, was sie vielleicht eine Not, eine körperliche, seelische Trauma, was auch immer, oder einfach irgendein Eindruck in Bezug auf ihre Zukunft, ein Bild, wo du sie siehst, was weiß ich, im roten Sportwagen rumflitzen, dann fragst du Gott, was bedeutet es? In den seltensten Fällen übrigens bedeutet so ein Bild, dass sie sich demnächst einen roten Sportwagen kaufen werden. In den meisten Fällen bedeutet es, wow, Beschleunigung im Geist, prophetische Berufung, ja, stark vorwärts, da ist starker Turbo angesagt im Leben, ja. Also, wenn du das Wort oder den Eindruck empfängst, dann frag den Heiligen Geist, okay, was bedeutet das für die Person? Was ist die auferbauende Botschaft dahinter. Der Schlüssel liegt hier immer auf Auferbauung. Wenn wir üben aneinander, gehen wir immer auf Auferbauung, Tröstung, Ermutigung. Wir gehen jetzt nicht auf Warnen, Korrigieren oder Sünden aufdecken. Ja? Das machen wir jetzt nicht, okay? Weil das ist für Fortgeschrittene. Okay. Okay. Für sehr Fortgeschrittene. Das heißt, es geht um Auferbauung, Ermutigung, Tröstung, ja, Perspektive aufzeigen. Okay? Halleluja. Gut. Halleluja. Lass uns beginnen, in Sprachen zu beten. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, für den Geist der Erkenntnis, Herr. Herr, den Geist der Erkenntnis, der einer der sieben Geister Gottes ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du alle Erkenntnis hast, alle Informationen, alles Wissen, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir durch die Salbung Zugang haben zu allem Wissen, Herr, zu allen Informationen im Himmel bei dir, Herr. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass du jeden in diesem Raum heute Abend ermutigen möchtest, Herr, für sein Leben mit Jesus stärken möchtest, voranbringen möchtest, eine Perspektive geben möchtest, Herr, trösten möchtest, Herr, heilen möchtest, befreien möchtest, Herr. Danke, Herr. Herr, wir geben dir die Erlaubnis, all das zu tun jetzt an der Person, an den Personen, die uns gegenüberstehen, Herr. In dem Namen Jesus. Und Vater, in dem Namen Jesus setze ich diesen Geist der Erkenntnis frei hier im Raum. Ich binde jeden anderen Geist, ich binde jeden religiösen Geist, jeden negativen Geist, jeden richtenden Geist, jeden bitteren Geist. Ich binde das unter den Gehorsam gegen Christus und ich setze den Heiligen Geist der Erkenntnis frei hier in diesem Raum in dem Namen von Jesus. Auch über Livestream zu jedem Einzelnen, der jetzt sich ausstreckt danach, ein Wort der Erkenntnis zu empfangen für eine Person. Du kannst es auch für eine Person übrigens empfangen über Livestream, mit der du dich jetzt nicht verbindest und kannst es hinterher der Person weitergeben und sagen, hey, kannst du damit was anfangen? Das kannst du auch machen. Du kannst dir einfach eine Person vorstellen im Geist. Halleluja. Okay, und jetzt lass uns loslegen. Jetzt lass uns so richtig in Sprachen beten. Alle zusammen. Korabasanda karamando korabasika. Kerabasanda karalabasi kararara. Korabasanda kararamashi kananamando no no no no no. E da da da da bashi kananamasondo do do do do do bosanda da da. Korabasi kararamanto korobosanda da da da da bashanda kararara da da bantoro robo. Oh ja, wir sagen Erkenntnis, Unterscheidung, übernatürliche Wahrnehmung jetzt freigesetzt in Jesu Namen. 5 Sekunden in Sprachen, doppeltes Tempo. Oh, stopp! Und jetzt hörst du rein, spürst du rein. Siehst du ein Bild in Bezug auf die Person, über der Person? Hörst du ein Wort in Bezug auf die Person? Nimmst du einfach was wahr in Bezug auf die Person? Hast du vielleicht eine körperliche Wahrnehmung sogar in Bezug auf die Person? Gott kann alle deine Sinne benutzen, um dir zu reden, sogar den Geruchssinn, Geschmackssinn, alles. Er kann alles benutzen. Wenn du die Information empfangen hast, durch welchen Sinn auch immer, dann frag den Heiligen Geist, was das bedeutet. Frag ihn, was heißt es für die Person? In welcher Weise willst du die Person durch das, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, wahrnehme, in welcher Weise, jetzt bitte noch nicht prophezeien, noch nichts sagen, Moment. Wir hören jetzt. In welcher Weise willst du die Person aufbauen? In welcher Weise willst du die Person stärken? Okay? Jetzt, du nimmst wahr. So, und jetzt kannst du loslegen, sagst du erst das, was du empfunden hast und dann versuchst du einfach auszudrücken, was du empfindest, was Gott bei der Person tun möchte. Wenn es um eine Heilung geht im Körper, eine Befreiung in der Seele, dann einfach sofort beten. Ja, dann bete sofort für die Person. Also wenn sie es erlaubt natürlich. Wenn sie natürlich sagt, das stimmt überhaupt nicht, passt gar nicht, dann bete es natürlich das auch nicht. Ist klar. Aber wenn es zutreffend ist, dann bete es, setze es gleich frei über der Person, was Gott tun will. Okay, los geht's. In Jesu Namen. Jetzt. Nicht lang nachdenken, einfach weitergeben, was du gespürt hast. Halleluja. Auch du über Livestream. Du kannst es gerade jetzt tun. Halleluja, Jesus. Halleluja. Okay, den Eindruck solltest du weitergegeben haben. Jetzt gib noch die Auslegung oder was es bedeutet. Und wenn du das getan hast und es fragt die Person, kannst du damit was anfangen? Und wenn sie was anfangen kann, dann frag sie, ob sie ermutigt ist dadurch. Oder aber frag sie, ob du für sie beten kannst, wenn es eine bestimmte Sache ist, für die man beten sollte. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn das Wort für die erste Person weitergegeben ist, dann streck einfach mal deine Hand aus, wenn du für die erste Person soweit bist. Wir wollen noch eine zweite Runde machen für die andere Person und dafür auch in Sprachen beten. Okay. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, dann dürft ihr wechseln für die andere Person. Lass uns noch mal in Sprachen beten. Korabasanda karamando korabasanda kararamando korobosanda da da da da da da da da da da. Korabasanda kararamando korabasanda da da da da basanda kararala basanda da da da da da na na na. Korabasanda da da da da da da da da da. Okay, jetzt betet für die andere Person. Korabasanda kararara da da da. Heiliger Geist, ich danke dir, Herr, für deinen prophetischen Geist heute Abend hier. Danke dir für den Geist der Auferbauung, der Ermutigung, Herr, der übernatürlichen Wahrnehmung, Herr. Du baust unseren Glauben auf, Herr. Herr, du weißt alle Dinge, Herr, und du aus deiner Wissen heraus offenbarst du Informationen heute Abend hier, Herr, um Söhne und Töchter aufzubauen und zu stärken. In Jesu Namen, Herr, um sie zu ermutigen auf ihrem Glaubensweg mit dir. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Okay, ganz schnell. Doppeltes Tempo, volle Power in Sprachen. Und stopp. Jetzt hörst du rein. Schaust du rein. Jetzt mal psch. Jetzt ist das hören alle. Schauen, es ist wichtig, dass wir zusammenbleiben bei dieser Aktivierung. Nicht jeder sein eigenes Tempo macht, sondern hören, schauen, wahrnehmen. Okay. Was will Gott damit sagen? Wo möchte die Person auferbauen, ermutigen, trösten, heilen, freisetzen? In Jesu Namen. Los geht's. Jetzt sagst du das Wort. Halleluja. Danke, Jesus. Auch du über Livestream, bei dir über Livestream, ich aktiviere den Geist der Erkenntnis über dir. Wie gesagt, du kannst dir eine Person vorstellen, auch wenn du alleine bist, oder du kannst dich mit jemandem zusammentun über WhatsApp oder Zoom oder wie auch immer oder Telefon und einfach für diese Person ein Wort der Erkenntnis empfangen. Hier ist ein starker prophetischer Geist hier im Raum. Starker Geist der Erkenntnis. Ich glaube, dass viele wirklich auferbaut werden, gestärkt werden, geheilt werden, freigesetzt werden, gerade jetzt. Das ist genauso übernatürliche Power, wie die Power, Wunder zu wirken oder zu heilen oder zu befreien. Das ist genauso übernatürliche Power und sie ist hier heute Abend. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Denk dran, weiterzugeben, auch was Gott mit dem Eindruck oder mit dem Bild oder mit dem Wort sagen will. Und dann auch gegebenenfalls das freizusetzen über der Person, wenn sie das bestätigen kann, dein Eindruck. Und wenn sie das möchte, einfach gib den Eindruck weiter und dann bete auch für die Person und setz es frei. Ja, setz es frei. Halleluja. Auch wenn es körperliche Heilung ist, setz es frei. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn ihr es weitergegeben habt, dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. Wenn ihr das Wort weitergegeben habt, setzt euch wieder hin, dann sehe ich, wie weit ihr seid. Wenn ihr jeweils übereinander das Wort weitergegeben habt und füreinander auch gebetet habt, falls es notwendig war, einander gedient habt, dann setzt euch einfach wieder hin. Halleluja. Okay. Genau, wenn ihr es weitergegeben habt, dann setzt euch wieder hin. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, wir kommen zum Ende. Danke, Jesus. Halleluja. Die allermeisten sind fertig. Okay, wenn ihr fertig seid, setzt euch einfach hin. Gut. Okay. Preist den Herrn. Ihr Lieben, Frage: Wer von euch hat ein Wort empfangen, das er weitergeben konnte? Okay. Wer hat nichts empfangen, was er weitergeben konnte? Wer hat nichts empfangen, das er weitergeben konnte? Okay, niemand. Halleluja. Geben wir Jesus schon mal dafür einen kräftigen Applaus. Jeder konnte was weitergeben. Okay, preist den Herrn, das ist schon mal gut. Jetzt ist die Frage, wer hat alles etwas empfangen, was zu ihm gesprochen hat und ihn ermutigt, gestärkt, aufgebaut oder wie auch immer hat? Hand hoch. Okay. Wer hat alles etwas empfangen, was ihn angesprochen hat, weitergebracht hat, ermutigt hat oder wie auch immer? Okay. Wer hat etwas empfangen oder auch, also genau, ich muss so fragen, wer hat etwas weitergegeben, wo die Person gesagt hat, nee, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen? Ist ja auch keine Schande, wir üben ja. Niemand. Wow, Halleluja. Das heißt, ihr konntet alle was damit anfangen, was weitergegeben wurde. Preist den Herrn, danke Jesus. Das ist nicht selbstverständlich. Halleluja. Danke Jesus. Wow. Wer von euch hat etwas empfangen, indem er etwas gesehen hat, ein Bild gesehen hat? Okay, das sind viele. Wer hat was empfangen, indem er etwas gehört hat? Es kann ja auch, bei manchen kann ja auch beides der Fall gewesen sein, ja, okay. Es sind einige, nicht ganz so viele wie Bild, ja. Wer hat etwas wahrgenommen, einfach innerlich wahrgenommen oder körperlich wahrgenommen in irgendeiner Form? Einfach was wahrgenommen? Okay, auch einige, auch nicht ganz so viele, okay. Wer hat eine Kombination aus mindestens zwei Arten der Wahrnehmung gehabt? Also sehen, hören oder sehen, wahrnehmen, okay, ja. Preist den Herrn. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Also ich hätte euch jetzt ermutigt, wenn jetzt jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, ich habe nichts empfangen oder mein Wort hat der andere gesagt, damit kann ich nichts anfangen, dann hätte ich dich jetzt ermutigt, weiter zu üben. Aber das muss ich ja gar nicht. Ihr seid ja schon perfekt. Halleluja. Es passt ja schon. Preist den Herrn. Vielleicht, ich setze die Bar noch mal ein bisschen höher. Wer von euch hat wirklich, als er das Wort empfangen hat für sich, wirklich so empfunden innerlich, so ein Wow-Effekt. So wirklich, oh ja, das war Gott, der da geredet hat. Also als die Person das Wort für dich weitergegeben hat, hast du wirklich so empfunden, wow. Wer? Okay. Wow, so viele. Halleluja, danke Jesus, Amen. Also habe ich doch richtig unterschieden, dass ein prophetischer Geist ist. Amen. Ja, weil als ihr gerade füreinander gedient habt, habe ich wirklich das gespürt, dass dieser prophetische Geist runtergekommen ist und wirklich hier im Raum gewirkt hat. Und das ist die Auswirkung. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Wir wachsen mit Riesenschritten. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wächst mit Riesenschritten. Im Prophetischen. Die Gaben des Geistes sind aktiv in dir. Und jetzt gebe ich ihm noch eine Ermutigung zum Schluss weiter. Praktiziere es weiter. Übe weiter. Nutze die Gabe weiter. Sei kühn und mutig. In welcher Situation auch immer. Sei kühn und mutig. Weißt du, wenn du mehr in den prophetischen Dienst rein willst, das kommt mir gerade, wenn du mehr in den prophetischen Dienst rein willst, nutz einfach jede Gelegenheit, prophetische Worte an andere weiterzugeben. Ich kannte mal einen, der dann später wirklich in den prophetischen Dienst, auch, also in vollzeitlichen prophetischen Dienst reingewachsen ist. Es war noch in unserer, oder kurz nach unserer Bibelschulzeit. Und den habe ich dann bei öfters so bei, ja, einfach bei, bei Treffen, bei Abendessen, beim Grillen und was er immer erlebt. Und wenn immer der mit irgendwie Leuten zusammenstand in der Gruppe, hat er gesagt, hey, ich möchte einfach üben. Und dann hat er über jedem ein prophetisches Wort weitergegeben. Einfach für jeden. Ja? Und ich meine, natürlich, du hast dann in solchen Fällen immer die Erlaubnis zu sagen, nee, passt für mich nicht oder war nix oder so. Aber der hat es einfach immer geübt. Und irgendwann mal war er im vollzeitlichen prophetischen Dienst. Halleluja. Er hat es einfach geübt. Amen. Du musst einfach üben. Hebräer 5, Vers 14 sagt Paulus, durch Gewöhnung geübte Sinne. Was du nicht gewohnt bist, bist du nicht geübt. Aber was du gewohnt bist, was du immer mehr dich dran gewöhnst, wird normal für dich. Für den war es einfach irgendwann mal total normal, über allem, was irgendwie läuft, zu prophezeien. Ja? Was irgendwie zwei Augen hat und eine Nase, darüber zu prophezeien. Ja? Und das ist eine gute Voraussetzung, um im prophetischen Dienst zu gehen. Halleluja. Preist den Herrn. Gebt mal Jesus nochmal die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt, ihr Lieben, machen wir Pause, kurze Pause. 5 Minuten, 7 Minuten, so, ja, bis kurz vor Viertel nach. Ja, also so 21.13 Uhr oder so machen wir weiter. 21.14 Uhr mit der zweiten Stunde. Seid gespannt. Da geht es auch nochmal wichtig, auch fürs Prophetische, die zweite Stunde heute Abend. Weil es geht um den Umgang mit Stimmen. Okay, also sei gespannt, das wird ganz, ganz wichtig, sei dabei, auch hier über Livestream, bleibt einfach dran, bleibt einfach drin, wir sind in 5 Minuten wieder da, okay, und bis dahin kannst du kurz auf Toilette gehen, dich strecken, einmal 5 Kniebeugen machen oder was auch immer, genau, in Jesu Namen, oder auf dem Klo für jemanden prophezeien, den du triffst, wie auch immer. Halleluja.